haben ihn. Er ist drüben im Container, am südlichen Ende des Platzes. Ich gehe jetzt rein. Oh mein Gott. Mephisto in Onyx von Harlan Ellison. Das glaube ich einfach nicht. Du willst was? Dass du mit ihm sprichst. Lieber soll mir ein Stinktier ans Bein pinkeln. Rudy, wir kennen uns schon eine Ewigkeit und in der ganzen Zeit... Einmal, nur ein einziges Mal bin ich mit dir ins Bett gegangen. Seit 11 Jahren befreundet, davor und danach. Und dann so ein Augenblick. Einer dieser verrückten Momente. Silvesterabend. Wir zwei zusammen mit ein paar geliehenen Videos von den Marx Brothers. Ein bisschen zu viel billiger Champagner, ein paar Mal zu oft von der Couch gefallen, als wir über Harpo lachten. Und irgendwann lagen wir dann zusammen auf dem Boden. Und als nächstes hingen unsere Gesichter aneinander. Meine Hand unter ihrem Rock und ihre Hand in meiner Hose. Diese Nacht. Vor 3 Jahren. Weißt du? Wir beide haben es nie wieder erwähnt. Es hat unserer Freundschaft nicht geschadet. Ein unglaublich idiotischer Silvesterabend. Videos aus den 30ern, Champagner und schwarz-weißer Sex. Ein gutes Beispiel dafür, was einem in einem Augenblick menschlicher Schwäche alles passieren kann. Das soll natürlich nicht heißen, dass es nicht großartig gewesen wäre, denn das war's. Absolut großartig. Verdammt, Ellie, was hat das damit zu tun? Ich dachte, unsere Freundschaft sei etwas ganz Besonderes. Etwas Unverbrüchliches. Ich habe dich doch noch nie darum gebeten. Nein, das hatte sie nicht. Bis heute. Von den 10, 12 Leuten in meinem ganzen Leben, die von meinem besonderen Talent wussten, war Alison Brochi, neben meinen seligen Eltern, die einzige, die ihr Wissen nie missbraucht hatte. Und die jetzt auf dem Hocker neben mir saß, an einem Mittwochnachmittag im Mai in Clanton, Alabama, in dieser schmierigen All-American-Burger-Bude und von mir verlangte, mich in den Kopf eines Mannes zu versetzen, dem man nicht mal hinter Panzerglas begegnen möchte. Such dir einen anderen. Es gibt keinen anderen. Wirklich? Nur mich? Nur ich habe diese verblüffende Gabe, von der in Liedern und Legenden die Rede ist? Die niemand sonst zu besitzen scheint, obwohl ich weiß, dass es andere gegeben haben muss. Irgendwo, irgendwann einmal, irgendwie. Diese praktische Fähigkeit, die mich mein ganzes Leben zum Penner gemacht hat. Naja, nicht ganz. Aber zu einem Penner in dem Sinne, dass... Wie drückt Ellie es aus? Oh ja, ich mein volles und ganzes Potenzial nicht erkenne. Dass ich in keinem Job bleibe, trotz meiner hochgeistigen Rhodes-Ausbildung, die so weit über dem steht, was ein armer Negerjunge wie meine Wenigkeit eigentlich erwarten durfte. Denn ich bin nicht nur schwarz. Ich bin ein Freak. Mr. Telepath. Der kleine, irre Gedankenleser aus dem Zauberkoffer, der Stolz jedes Parapsychologen. Ich spaziere durch fremder Leute Innenleben wie andere durch eine Landschaft. Nur dass sich die äußeren Landschaften ändern, die innere aber immer gleich bleiben wird. Schmutzig. Ich möchte doch nur, dass du dich mit ihm unterhältst. Aber ich will mich nicht mit ihm unterhalten. Abgesehen davon, dass er ein Haufen menschlicher Scheiße ist und ich was Besseres zu tun habe, als runter nach Edmund zu fahren und einen Ausflug durch die kranken Gedanken dieses verrückten Hurensohns zu machen. Darf ich dich daran erinnern, dass von den etwa 160, 170 Leuten, die dort auf dem elektrischen Stuhl gestorben sind, geschätzte 130 farbig waren? Keiner auch nur eine Spur heller als die Tasse Kaffee, die vor dir steht. Das soll heißen? Dass ich als außergewöhnlich gebildeter Afroamerikaner jeden Millimeter meiner schwarzen Haut in Ehren halte und nicht scharf darauf bin, einer rassistischen Besserungsanstalt einen Besuch abzustatten. Der Koch hinter der Theke musterte uns, dann wandte er sich wieder seinen fettigen Burgern zu. Ich hätte dich nicht hierher gebeten, wenn... Bitte. Es ist sehr wichtig. Eines steht fest. Ich betrete die Landschaft eines anderen nur, wenn ich gar keine andere Möglichkeit sehe. Oder in einem Augenblick menschlicher Schwäche. Ich bin dabei, verprügelt, ausgeraubt und vielleicht ermordet zu werden. Oder ich finde heraus, eine ganz bestimmte Sie, mit der ich gerade zusammen bin, vögelt mit anderen herum, ohne vorher garantiert strapazierfähige AIDS-Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Oder ich kriege von einem Hotelportier gesagt, man sei völlig ausgebucht. Ich mache eine Spritztour in seine Landschaft und begegne 1000 leuchtenden Neonschildern, auf denen das Wort Nigger steht. Oder ich mache es, um ein paar Insider-Tipps aufzugabeln. Komme am Ende aber kein bisschen schlauer wieder heraus, sondern bin völlig versaut von den Seitensprüngen irgendeines Kerls und kann dann tagelang keine anständigen Frau mehr in die Augen sehen. Schlüpfe in die Gedanken des edelsten Menschen, der je gelebt hat, und kaum bist du wieder draußen, willst du lange und ausgiebig mit Lisol duschen. Noch Wochen danach bin ich ein Wrack. Sag mal, habe ich was verpasst? Du selbst, Mrs. erste stellvertretende Bezirksstaatsanwältin, hast ihn noch hinter Gitter gebracht. Die Beweise waren erdrückend, du hast sogar eine Mehrfachklage durchgeboxt und alle 29 Morde, die er in den 21 Counties des Staates Alabama begangen hat, gleichzeitig verhandelt. Nicht nur das. Die 27 anderen Morde in den anderen 5 Staaten hast du ebenfalls Punkt für Punkt nachgewiesen. Und jetzt wartet auf ihn der elektrische Stuhl und auf dich eine dicke Beförderung. Worum zum Teufel also geht es? Du verschweigst mir noch was. Oder lügst? Ich lüge nicht! Der Koch ließ den kleinen Spatel fallen, mit dem er gerade den Grillrost abkratzte. Er machte einen Schritt auf uns zu. Aber ich sprang in seine Landschaft, glättete die Wellen und schlug ihm vor, draußen eine rauchen zu gehen. Liest du gerade meine Gedanken? Willst du mich beleidigen? Tut mir leid. Ich glaube, ich habe mich in ihn verliebt. Mir fiel nicht einmal eine Erwiderung ein. Es war unglaublich. Ich weiß, dass ich ihm glaube, wenn er sagt, er sei unschuldig. Henry Lake Spanning. Es war nicht zu fassen. Henry Lake Spanning war ein Ungeheuer. Auf sein Konto geht eine Reihe der bösartigsten, grauenerregendsten Serienschlechtereien in der Geschichte Alabamas. In der Geschichte des glorreichen Südens. In der Geschichte der Vereinigten Staaten. Henry Lake Spanning hatte sich seinen Weg durch ein halbes Dutzend Staaten gemordet. Und in Huntsville hatten sie ihn dann endlich erwischt. In einem Müllcontainer hinter einem Supermarkt, während er den Überresten einer 65-jährigen Putzfrau gerade etwas so abgrundtief Böses und Unmenschliches antat, dass nicht einmal die Boulevardblätter deutlicher wurden als unaussprechlich. Und irgendwie ist er den Bullen entwischt. Und irgendwie konnte er durch das Fahndungsnetz schlüpfen. Und irgendwie hat er herausbekommen, wo der Lieutenant wohnte, der die Menschenjagd leitete. Und irgendwie ist er in dieses Wohnviertel reingekommen, während der Lieutenant gerade irgendwo damit beschäftigt war, Straßensperren aufzustellen. Und hat der Ehefrau dieses Mannes und den beiden Kindern die Eingeweide rausgerissen. Und die ihrer Katze. Dann haben sie ihn ein zweites Mal geschnappt. In Decatur. Und diesmal haben sie ganz genau aufgepasst und ihn tatsächlich vor Gericht gestellt. Und Ellie war die Vertreterin der Anklage. Und sie führte einen Prozess, der absolut jeden beeindruckte, Spannings Verteidiger inbegriffen. Mit diesem Kerl also sollte ich mich treffen und ein bisschen unterhalten. Und gebeten wurde ich von der einzigen Person, der ich nicht mit Nein antworten konnte. Du hast nur 2 Chancen. Keine oder eine hauchdünne. Wenn du so sicher bist, dass dieser Ausbund an Rechtschaffenheit nicht verantwortlich ist für die 56 Morde, die uns bekannt sind. Und wer zum Teufel weiß, wie viel er sonst noch begangen hat, von denen wir nichts wissen? Da er doch offenbar im Geschäft ist, seit er 12 wurde. Hör auf damit! Erinnere dich an die 2 durchgemachten Nächte, als du mir diesen ganzen Scheiß über ihn erzählt hast. Und die Haare standen dir dabei zu Berge. Schon vergessen? Wenn du also so verdammt sicher bist, dass der Typ, für den du 11 Wochen vor Gericht verbracht hast, um ihn auf den elektrischen Stuhl zu bringen, unschuldig ist an der Abschlachtung der halben Weltbevölkerung. Was soll ich da noch den ganzen Weg runter nach Atmore fahren, nur um einen Spaziergang durch diesen entzückenden Chorknaben zu machen? Sagt dir deine weibliche Intuition nicht, dass er rein und unbefleckt ist? Geleitet sie nicht mit sicherem Schritt deinen süßen Hintern den Rosenpfad der Liebe hinab, hä? Sie ohrfeigte mich bloß so fest sie konnte. Sie schlug mir ordentlich ins Gesicht. Ich spürte, wie ich mir auf die Unterlippe biss und schmeckte das Blut. In meinem Kopf dröhnte es wie eine Kirchenglocke. Ich dachte, ich fall von dem beschissenen Barhocker. Oh Gott, es tut mir leid. Wie konnte ich nur? Sie stand da, mit einem Blick, der sagte, dass wenn wir echte Freunde seien, ich einfach erkennen würde, wie sehr sie leide und dass sie etwas quäle und sie es wissen müsse, wirklich und ohne den geringsten Zweifel wissen müsse, im Namen Gottes, an den sie glaubte, ich allerdings nicht, aber zum Teufel, was soll's, und dass ich diese Sache für sie machen solle. Es einfach machen müsse und ihr mit keinem Scheiß mehr kommen solle. Okay. Okay, beruhige dich. Ich mach's. So außergewöhnlich war es wirklich nicht. Es gibt massenpsychologische Abhandlungen zu diesem Phänomen. Frauen fangen was mit Knackis an. Erliegen ihrem magischen Zauber, fangen an, ihn zu schreiben, sie zu besuchen, ihnen Süßigkeiten und Zigaretten mitzubringen, mit ihnen zu schlafen, für sie den Packesel zu spielen und Stoff an den Stellen reinzuschmuggeln, an denen ein Tampon selten sauber bleibt. Sie bilden sich ein, dass selbst die Schlimmsten unter ihnen, die vergewaltigen und prügeln und morden, pädophile Serientäter, Mörder, verkommene Banditen, Terroristen und Kapitalverbrecher eines schönen, fernen, rosigen Sankt-Nimmerlein-Tages hinter den Mauern hervortreten werden, wieder auf die Beine kommen und zu aufrechten, ritterlichen und properen Helden der Arbeit werden. Aber es ging hier nicht um irgendeine analphabetische, naive Kindfrau. Es ging hier um Ellie. Ellie, der Sheriff von Suicide Gulch mit dem stählernen Blick. Eine knallharte Frau jenseits der 40 unter Tage ihrer Unschuld, die alles gesehen hatte. Abgebrüht, aber nicht zynisch. Hart, aber nicht bösartig. Wie war sie da reingeraten? Na schön. Ich werde es dir erzählen. Alles. Die Geschichte begann mit einer Massenvergewaltigung im Alter von 13 Jahren und ging entsprechend weiter. Zwei zerbrochene Pflegefamilien, ein bisschen Gefummel von den Ersatzpappis, ehrgeiziges Bemühen um gute Noten als Ausgleich für fehlende Geborgenheit, Durchbeißen im J-College für Rechtswissenschaften, ein kurzlebiger Versuch ehelichen Glücks Ende 20 und der lange Leidensweg bis zum juristischen Erfolg. Merkwürdig, nicht wahr? 11 Jahre. Aber ich habe nie mit dir darüber gesprochen. Es dämmerte mir, dass eben diese gemeinsamen 11 Jahre ihr ebenso wenig einen tiefen, kristallklaren Einblick in den wahren Rudy Paris gegeben hatten. Ich hasste mich dafür. Tja. Und dann vor 2 Jahren die Krönung meiner Laufbahn. Der Prozess gegen Henry Lake Spanning. Es war die Chance, meine Fähigkeiten als Ermittler und Ankläger zu beweisen. Du weißt am besten, wie ich mich da reingekniet habe. Du warst es, der mir damals das Händchen gehalten hat. Die Beweise waren erdrückend. Wir hatten sogar Zeugen. Die Anklage war absolut wasserdicht. Spanning war ein toter Mann. Und das Urteil voraussehbar. Vorsätzlicher Mord unter besonders abstoßenden Umständen ersten Grades. In jedem einzelnen Fall. Sie hatte den Prozess so brillant choreografiert, dass die Jury in allen 56 Fällen auf schuldig plädierte. Weniger als eine Stunde benötigten sie dazu. Ich war es, die gegen die Strafmilderung plädierte, als Henrys Anwälte ihr Gesuch im 11. Bezirk von Atlanta vortrugen. Das Gesuch wurde ebenso abgelehnt wie die Anhörung vor dem Supreme Court. Ich wusste, ihnen blieb kein Ausweg mehr, außer vielleicht dem Gouverneur. Aber das würde nie passieren. Also dachte ich, das wär's wohl. Welche Chancen hatten die sich denn noch ausgerechnet? Sein Anwalt hatte noch argumentiert, dass zwischen dem 56. Mord und seinem Mandanten keine direkte Verbindung hergestellt werden konnte. Decatur. Der Mord an dem 10-jährigen Mädchen? Ja. Gunilla Escher. Nein, sie hatten ihn nicht dabei erwischt, wie er gerade auf den Knien den zerstückelten Körper seines letzten Opfers ausweidete. Mit dem Dosenöffner noch in seinen klebrigen roten Händen. Aber die Handschrift war die gleiche. Und er war dort in Decatur auf der Flucht vor dem, was er in Huntsville getan hatte. Der Serienkiller, das Monster, der reißende Albtraum, dessen Methoden so widerlich waren, dass die Zeitungen nicht mal versucht hatten, sich einen Klugscheißernamen wie der Würger oder der Hinterhofschlechter für ihn auszudenken. Das war der Kerl, von dem meine Freundin Ellie behauptete, sie hätte sich in ihn verliebt. Der Kerl, von dem sie jetzt glaubte, er sei unschuldig. Wie bist du denn... Wie hast du... Wie ich mich in ihn verliebt habe? Ja, genau. Nach der ersten Befragung überließ ich unseren Angestellten die Fleißarbeit. Ich selber habe kaum wirklich Zeit mit Spanky verbracht. Bin ihm nie wirklich nahe gekommen, um zu erkennen... Spanky? Was für ein Mensch er wirklich... Du nennst ihn Spanky? Wie den fetten Bike aus die kleinen Sträuche. Verdammt nochmal, ich glaub's einfach nicht. Als Kind war er fett. Die anderen haben ihn gehänselt. Schon gut. Mach weiter. Vor 3 Wochen dann gab mir einer von Spanky, Henrys Anwälten, einen Brief von ihm. Welcher verschissene Rechtsverdreher spielt da noch mit? Ich glaube, du kennst ihn. Larry Ballen. Exzellenter Bursche. Und nicht so leicht reinzulegen. Und was hält er von der ganzen Sache? Er glaubt, Henry sei absolut unschuldig. In allen Fällen. Aber es gab 50 unvoreingenommene zufällige Augenzeugen bei der Metzelei in Huntsville. Jeder einzelne von denen hat ihn erkannt, ohne jeden Zweifel. Und Larry Ballen glaubt, dass Spanning, dass nichts er... nichts damit zu tun hat. Dann ist der Killer immer noch da draußen. Das meint jedenfalls Ballen. Und was meinst du? Ich stimme ihm zu. Och, Herrgott, nochmal, Ellie, das kann doch alles nicht wahr sein. Der Killer läuft da draußen noch immer frei herum. Und trotzdem hat es in den vergangenen 3 Jahren, seit Spanning im Knast sitzt, keinen einzigen Mord mehr gegeben, der seine Handschrift trägt. Was hast du dazu zu sagen? Wer auch immer der Kerl sein mag, der all diese Leute ermordet hat, er ist gerissener als wir alle zusammen und hat uns den perfekten Kandidaten serviert, der an seiner Stelle büßen soll. Und das, wird in 4 Tagen der Fall sein. Okay. Borland hat dir also diesen Brief gegeben. Warum hast du ihn überhaupt angenommen? Er sagte, im Namen unserer Freundschaft würde er es sehr schätzen, wenn ich diesen Brief lese. Hört sich an, als wärt ihr beide gute Freunde. Ungefähr so gute Freunde, wie wir zwei es mal waren? Sie sah mich voller Verwunderung an. Ich glaube, ich habe mich voller Verwunderung angesehen. Wo zum Teufel kam das jetzt her? Ja, wahrhaftig. Wo zum Teufel kam das her? Was für eine idiotische Bemerkung. Du hast den Brief gelesen? Nicht sofort. Seine Augen. Vor Gericht wurde ich immer unruhig, wenn ich ihm am Tisch der Verteidigung nahe kam. Er hat mich ununterbrochen angesehen. Mit diesen blauen Augen. Das blauste Blau, das du je gesehen hast. Naja. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte einfach Angst vor ihm. Aber du konntest deine Angst überwinden. Ich habe ihn gelesen, ja. Es war perfekt. 56 hat in dem Brief gestanden, sei bloß der Anfang. Es gäbe viele, viele ungelöste Fälle in vielen, vielen Staaten. Wenn Sie, niemand sonst, Allison Roche runter nach Holman fahren und mit ihm sprechen würde, würde Henry Lake Spanning ihr helfen, alle offenen Fragen zu klären. Und du hast dich mit ihm getroffen und er wusste einen Scheißdreck über irgendwelche anderen Morde, richtig? Ja. Aber er hat sich vernünftig mit dir unterhalten. Und seine Augen waren blau, blauer als alles, was du je gesehen hast. Ja, du Arschloch. Ich habe noch eine Frage. Eine ganz vorsichtige, damit du mich nicht wieder schlägst. Als du herausgefunden hast, dass er keine lange geheime Liste von Gewalttaten vorzutragen hat, warum bist du da nicht aufgestanden und hast die Kurve gekratzt? Er hat mich gebeten, noch einen Augenblick zu bleiben. Das ist alles? Er hat dich gebeten? Rudy, er hat niemanden. Er hat nie jemanden gehabt. Sie sah mich an, als ob ich aus Stein wäre. Irgendein Basalt, eine Onyx-Statue, eine Figur aus Melanit, Ruß und Asche, verschmolzen zu einem Monolithen. Dann sagte sie etwas, was ich nie hören wollte. Rudy? Etwas, von dem ich mir nie hätte vorstellen können, dass sie es je sagen würde. Nicht in 1 Million Jahren. Rudy? Etwas, das noch schlimmer als ihre Liebe zu einem Serienkiller war. Rudi, in meinem Kopf, lies meine Gedanken. Du musst es wissen, musst es verstehen. Oh Gott, nein, nicht das. Bitte, nein, nur das nicht. Bitte mich nicht darum. Bitte, bitte, ich will deine Gedanken nicht auskundschaften. Wir bedeuten einander so viel. Ich will deine Landschaft nicht kennenlernen. Ich bin kein Spanner. Ich habe dich nie ausspioniert. Sowas würde ich nie machen. Wir sind Freunde. Wir brauchen nicht alles zu wissen. Ich will da nicht rein. Ich kann überall rein und das ist immer schrecklich. Bitte, zwing mich nicht. Bitte. Tu es. Oh, Jesus Christus, schon wieder. Da sagte sie es schon wieder. Kannst du mir nicht einfach alles erzählen? Ihr Blick stieß auf Stein. Ein Mann aus Stein. Und ich war versucht, es zu tun, aus bloßer Neugier. Versucht wie Faust durch Mephisto. Die 7 großen Dämonen, von denen Mephisto derjenige war, der das Licht mied. Ich wusste, dass es das Ende unserer Freundschaft war. Mephisto in Onyx. Es geht nicht anders. Bitte. Es dauerte keine 10 Sekunden. Ich wollte nicht alles erfahren, was ich hätte erfahren können, und ganz bestimmt wollte ich nichts darüber erfahren, was sie wirklich von mir dachte. Ich hätte es nicht ertragen können, eine glubschäugige, lahmarschige, schwarze Negerlippe da drin zu sehen. Mandingo-Mann, der tanzende Zirkusaffe Rudy Payres. Oh Gott, was hatte ich für Gedanken? Ich drehte total durch in ihrem Kopf, war so schnell draußen wie noch nie. Aber wenigstens hatte ich begriffen. Dort drin, in Allison Roches Landschaft, habe ich begriffen, dass ihr Herz zu diesem Kerl sprach. Zu Spanky. Nicht zu Henry Lake Spanning. Ich habe überhaupt nichts gespürt. Es gibt nichts zu spüren. Am Anfang hatte sie einfach nur mit ihm reden wollen, darüber, wie er in einem Heim aufgewachsen war, und sie fand sich wieder in seinen Geschichten. Sie wusste, wie das war. Sie teilte seinen Schmerz. Ihrer war nicht derselbe gewesen, aber ähnlich. Menschliche Anteilnahme. In einem Augenblick menschlicher Schwäche. Hast du alles gesehen? Nein. Weil du nicht wolltest? Weil... Schon verstanden, Rudi. Oh, wirklich? Verstehst du tatsächlich? Dann ist es ja gut. Hast du es schon mit ihm gemacht? Das ist heute schon das 2. Mal, dass du mir so eine Frage stellst. Ich mochte sie schon beim 1. Mal nicht. Du warst doch drin. Hast du dich nicht genügend umgesehen? Danach habe ich nicht gesucht. Oh, was für eine beschissene, schleimige, lachhafte und feige... Ja oder nein? Mach dich nicht lächerlich. Er sitzt in der Todeszelle. Es gibt Mittel und Wege. Woher willst du das wissen? Ich war mir ziemlich sicher, dass Henry Lake Spanning mit ihr nicht auf halbem Wege Schluss gemacht haben würde. In mir regte sich ein Gefühl, das ich noch nicht einmal sehen wollte, geschweige denn analysieren, sezieren und beschreiben. 11 Jahre. Einmal. Nur ein einziges Mal. Okay. Also fahre ich runter nach Atmore. Irgendwann demnächst, beispielsweise heute. Schließlich soll er in 4 Tagen brutzeln. Wie komme ich rein? Sie hatte alles vorbereitet. Papiere, Besuchserlaubnis für morgen früh, Ausweis mit meiner fein gemeißelten Visage drauf in Plastik verschweißt, absolut authentisch und narrensicher. Wie lange ist das Zeug schon fertig? 1 paar Tage. Was, wenn ich weiter Nein gesagt hätte? Keine Antwort. Nur dieser Blick, der mir wirklich zu schaffen macht. Was, wenn ich feststelle, dass du recht hast? Dass er absolut unschuldig ist, was dann? Überlass das mir. Wie du bereits gesagt hast, es gibt Mittel und Wege. Die Macht des Richterstandes, ein bevorstehendes Wahljahr, Gefälligkeiten, die einzufordern sind. Hast du es ihm erzählt? Nein. Lüg nicht. Würde es etwas ausmachen, wenn er es wüsste? Ich antwortete nicht. Ich lächelte sie nur an. Sie hatte es ihm erzählt. Er würde wissen, dass ich komme. Das war großartig. Je bewusster er sich des Ganzen war, umso leichter würde ich seine Landschaft studieren können. Je mehr er versuchen würde, Dinge vor mir zu verbergen, desto mehr würde er verraten, desto tiefer kann ich in ihn eindringen. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort. Der Tod kommt ohne den Donner der Trommel. Keine Ahnung, warum mir das ausgerechnet in diesem Augenblick einfiel. Meine Fahrt runter nach Clanton in meinem alten Fairlane. Es regnete wie bescheuert. Wasser fiel wie Aluminiumplatten, undurchdringlich wie das Unglück. Wie ein nie enden wollender Duschvorhang, durch den man ewig fahren konnte, ohne ihn je zu durchbrechen. Ein 50 Mal landete ich neben der Interstate 65 im Graben, im strömenden, matschigen, roten Alabama-Schlamm. Wir haben Sie schon erwartet, Mr. Paris. Der Direktor kann Sie leider nicht empfangen. Er ist außer Haus. Geben Sie bitte Ihre Papiere. Arbeiten Sie wirklich für den Präsidenten der Vereinigten Staaten? 5 Meilen nördlich von Atmore nahm ich die Ausfahrt 57, fuhr auf die 21 und bog zu einem Best Western Hotel ab. Ich hatte nicht vor zu übernachten, aber der Regen donnerte nur so herab. Alles, was ich wollte, war, diese Sache hinter mich zu bringen und dann nur noch zu schlafen. Eine solch lange Fahrt in einer lahmen Schleuder, in vorgebeugter Haltung, um überhaupt etwas zu erkennen, mit der Aussicht auf Spanning. Mein einziger Wunsch war, davonzukommen. Einfach ein klein wenig vergessen zu können. Einer der Wärter wird Sie zum Konferenzraum bringen. Dort findet das Gespräch mit dem Gefangenen statt. Im Hotel duschte ich 1/2 Stunde, dann zog ich den 3-teiligen Anzug an, den ich mitgebracht hatte, und erkundigte mich beim Portier nach dem Weg zum Hallman. Auf dem Weg dorthin passierte etwas Wunderschönes. Es war für lange Zeit das einzig Schöne, das mir zustoßen sollte. Und deshalb erinnere ich mich daran, als würde es in diesem Augenblick geschehen. Würden Sie mir bitte folgen, Sir? Ich begleite Sie durch auf Sicherheitswacht. Im Mai bis in den Juni hinein blüht der gelbe Frauenschuh Cypridium calceolus. Gelbe oder violette Orchideen. Während ich also zum Hallman fuhr, hörte für einen Augenblick der Regen auf und ich ließ das Fenster herunter und atmete die kühle, feuchte Luft. Und plötzlich erfasste mich der zarte Maiduft der süßen Frauenschuhblüte. Erfüllte die Welt mit ihrem wundervollen Duft. Ich ging nicht vom Gas und versuchte auch nicht, meine Tränen zurückzuhalten. Ich fuhr einfach dahin und empfand Mitleid für mich selbst, ohne wirklich zu wissen, weshalb. Verdammnis. Man kann es spüren, wenn man durch die Tore geht und die Metalldetektoren passiert und seine Taschen auf der Theke ausleeren und seinen Aktenkoffer öffnen muss, damit dicke Finger die Papiere durchwühlen können. Man spürt es. Das Stöhnen und Schlagen, die Missachtung menschlichen Lebens, die blanke Niedertracht auf Seiten der Häftlinge ebenso wie auf Seiten der Wächter. Dort drinnen, wo die Wände und Böden seit Jahrzehnten den ganzen Schmerz und die Einsamkeit einer Million Männer und Frauen aufgesogen haben. Dort drinnen schreien die Steine es heraus. Man spürt es. Und ich spüre es deutlicher als irgendjemand sonst. Ich versuchte nicht alles an mich heranzulassen. Wollte um alles in der Welt verhindern, durch Zufall in irgendeine fremde Landschaft zu geraten, um dort einzutreten und zu erkennen, was denjenigen wirklich hierher gebracht hatte. Nicht, wofür sie ihn dran gekriegt hatten. Jeden von ihnen. Jeden Kerl, der seine Freundin zu Tode getreten hat, nur weil sie ihm statt einer würzigen Cajun-Wurst eine Bratwurst mitgebracht hatte. Jeden blassen, schleimigen, die Bibel rezitierenden Psychopathen, der im Namen geheimnisvoller Stimmen, die ihm zugeflüstert haben, es jetzt endlich durchzuziehen, einen Ministranten entführt, in den Arsch gefickt und anschließend aufgeschlitzt hat. Jeden verkommenen Fixer, der für ein paar Essensmarken eine Rentnerin erschossen hat. Also war ich auf der Hut. Er wird jeden Moment hier sein. Keine Ahnung, warum der Wachmann mir das erzählte. Wahrscheinlich einer von diesen unangenehmen Typen, die im Kino vor einem sitzen und ihrer Begleiterin haarklein erklären, wem Clint Eastwood als nächstes den Arsch aufreißen wird und warum. In letzter Zeit irgendwelche guten Filme gesehen? Er hatte keine Gelegenheit mehr zu antworten, denn in diesem Moment öffnete sich die Stahltür am Ende des Konferenzraums und ein anderer Aufseher steckte seinen Kopf herein und rief dem »Lassen Sie mich das Offensichtliche sagen« Beamten zu. Toter Mann unterwegs. Das dauert seine Zeit, verstehen Sie? Sie arbeiten wirklich für den Präsidenten? Ja, wir spielen in derselben Boccia-Mannschaft. Ist nicht wahr? Schien mir ein echter Sportfanatiker zu sein. Ich war drauf und dran, ihm zu erklären, der Präsident sei in Wahrheit italienischer Abstammung, als die Stahltür sich wieder öffnete. Das Letzte. Das Letzte, was man von einer Gefängnisverwaltung erwarten würde, ist ein feiner Sinn für Humor. Im Holman allerdings hatten sie den. Sie hatten das verfluchte Monster sich anziehen lassen wie eine Jungfrau. Weiße Leinenhosen, weißes kurzärmliches Hemd, zugeknöpft bis zum Kragen, weiße Socken. Oh ja, tatsächlich. Ich konnte verstehen, wie diese messianische Gestalt selbst so eine harte Nuss wie Ellie knacken konnte. Lieber Himmel, ja. Mit aneinander geketteten Händen und Füßen legte er den langen Weg durch den Raum zurück und ich sah, wie er mich beobachtete. Und ich sagte mir, ja, sie hat ihm erzählt, dass ich Gedanken lesen kann. Aber ich konnte nicht feststellen, jedenfalls nicht von außen anhand seiner Blicke, ob er Ellie gevögelt hatte. Aber ich wusste, dass es passiert sein musste. Irgendwie. Selbst hier. Mit den Händen an der Rückenlehne des Stuhls blieb er direkt mir gegenüber stehen. Er sagte nichts, lächelte mich einfach nur an. Es war das netteste Lächeln, das ich je gesehen hatte, das meiner seligen Mama eingeschlossen. Oh ja, meine Güte, ja. Sie können uns jetzt allein lassen. Kann ich nicht machen, Sir. Ich muss absolut ungestört sein. Sie wissen doch, wer mich hierher beordert hat. Tut mir leid, Sir, entschuldigen Sie. Aber wir dürfen niemanden mit diesem Mann alleine lassen. Also sagte ich mir Scheiß drauf, schlich mich in ihre Gedanken und ohne allzu große Anstrengung brachte ich die beiden dazu, vor der Stahltür Schmiere zu stehen. Setzen Sie sich. Machen Sie sich's bequem. Wenn Dracula wie Shirley Temple ausgesehen hätte, wäre niemand auf die Idee gekommen, ihm einen Flock ins Herz zu schlagen. Henry Lake Spanning war ein sehr gut aussehender Mann. Hübsche Nase, kräftige Wangenknochen. Augen von einer Farbe, wie sie Wasser in einer Toilette hat, wenn man eine Reinigungstablette reinwirft. Mir lief es kalt den Rücken herunter. Männer würden gern mit ihm zum Angeln gehen. Frauen würden ihm gern den Haushalt besorgen. Omas ihn sofort umarmen. Kinder ihm geradewegs in geöffnete Backöfen folgen. Sauberkeit heißt Ehrlichkeit? Kleider machen Leute? Was für Trottel wir doch sind. Was also war nun meine alte Freundin Ellie? Ellie bat mich, sie zu treffen. Vielen Dank, dass Sie kommen konnten. Okay, Rudy, schleich dich rein und sieh's dir an. Aber ich tat es nicht. Warum zum Teufel zögerte ich? Warum schlich ich mich nicht in seine Gedanken und kundschaftete seine Landschaft aus? Weil er mir Angst machte. Hier saßen 56 nachgewiesene, ekelerregende Morde einen Meter von mir entfernt und blickten mir aus blauen Augen und mit weichem, lieblich blondem Haar direkt ins Gesicht. Ich glaube kaum, dass Sie mir helfen können. Nicht in 3 Tagen. Sie haben Angst, Spanning? Ja. Ja, das habe ich, Mr. Paris. Ich habe so viel Angst, wie man nur haben kann. Vielleicht gibt Ihnen das einen Eindruck davon, wie sich Ihre Opfer gefühlt haben. Was meinen Sie? Einen Moment lang schaute er mich nur an, dann schob er seinen Stuhl zurück und stand auf. Vielen Dank für Ihr Kommen, Sir. Entschuldigen Sie bitte, dass Ellie Ihre Zeit in Anspruch genommen hat. Er drehte sich um und ging zur Tür. Ich sprang in seine Landschaft. Oh mein Gott, ich konnte jeden Augenblick seine Landschaft sehen, seine gesamte Vergangenheit, weit, weit zurück bis zum Tag seiner Geburt. Ellie hatte recht gehabt. Er war unschuldig. Ich sah, wie er aus dem Supermarkt in Huntsville herauskam und einen Einkaufswagen voller Lebensmittel vor sich her schob. Ich sah, wie er quer über den Parkplatz auf den Abfallcontainer mit den überquellenden kaputten Kartons und Obstkisten zusteuerte. Und ich hörte den Hilferuf aus einem dieser Container und ich sah, wie Henry Lake Spanning innehielt und sich umschaute, unsicher, ob er überhaupt etwas gehört hatte. Dann sah ich, wie er auf sein Auto zuging und dann der schwächer werdende Hilferuf, so mitleiderregend wie ein verkrüppeltes Küken. Und Henry Lake Spanning blieb stehen und schaute sich um. Und wir sahen beide die blutige Hand, die sich über den Rand des schmierigen Müllcontainers reckte. Und ich sah, wie er seine Lebensmittel stehen ließ und zu dem Container rannte und hineinschaute. Und ich verspürte seine Übelkeit bei dem Anblick dieser armen alten Frau. Oder was von ihr übrig geblieben war. Und ich war bei ihm, als er hineinsprang, um zu tun, was man noch für diese Masse aus zerhacktem und zerstampftem Fleisch tun konnte. Und ich weinte mit ihm, als sie nach Luft drang, während das Blut aus dem offenen Krater ihrer Kehle sprudelte und sie starb. Ich war bei ihm, dort drinnen in der Landschaft seiner Gedanken, während er rannte und einen Haken nach dem anderen schlug, bis sie ihn in Decatur, 7 Meilen entfernt von der Leiche Gunilla Ashers, stellten. Aber sie hatten ihn. Und er war eindeutig identifiziert worden als der aus dem Müllcontainer in Huntsville. Alles andere waren Indizienbeweise. Auf dem Papier sah es gut aus. So gut, dass Ellie ihn in 56 Fällen des Mordes beschuldigt hatte. Aber es war alles ein Haufen Scheiße. Henry Lake Spanning sah aus wie ein netter, anständiger Kerl und genau das war er auch. Ein netter, anständiger, gutmütiger, aber vor allem unschuldiger Kerl. Und der Killer lief immer noch frei herum. Mr. Spanning, warten Sie. Ich glaube, dass Ellie recht hatte, Sir. Ich glaube, man hat den falschen Mann geschnappt. Und weshalb, Mr. Paris? Ich sagte ihm nicht, dass ich dort drin gewesen war und wusste, dass er unschuldig war. Mehr noch, ich wusste, dass er meine alte Freundin Allison Roche wirklich liebte. Und es gab nicht viel, was ich für Ellie nicht tun würde. Ich weiß, dass Sie unschuldig sind. Weil ich weiß, wer schuldig ist. Mr. Paris, treiben Sie keine Scherze mit mir. Ich habe Angst. Ich will nicht sterben. Und ich will bestimmt nicht in der Gewissheit sterben, dass die ganze Welt diese Dinge von mir glaubt. Keine Scherze, Captain. Ich weiß, wer für diese Morde büßen müsste. Nicht 6 Bundesstaaten, sondern 11. Nicht 56 Tote, sondern 70. 3 davon kleine Mädchen aus einer Kindertagesstätte und die Frau, die auf sie aufgepasst hat. Er starrte mich an. Entsetzen stand in seinem Gesicht. Ich kenne diesen Blick wirklich gut. Ich habe ihn schon mindestens 70 Mal gesehen. Ich weiß, dass Sie unschuldig sind, Captain. Weil ich der Mann bin, den Sie suchen. Ich bin der Kerl, der Ihren Arsch hier reingebracht hat. In einem Augenblick menschlicher Schwäche. Als ich mich ins Holman-Gefängnis begeben hatte, war ich vollkommen unberührbar gewesen. So sicher wie in Abrahams Schoß. Ich wusste nichts, erinnerte mich an nichts, ahnte nichts. Doch als ich in Henry Lake Spannings Landschaft umherlief und mir eingestehen musste, dass er es nicht war, da tat sich für mich die Erde auf. Ich spürte das Beben und die Kluft öffnete sich. Stahlwände schmolzen, Beton wurde zu Staub. Die Hindernisse lösten sich auf und ich blickte in das Gesicht des Grauens. Der Irrgarten des Geistes, in dem ich alle 70 in den Tod geschickt habe, damit ich ihre Schreie nicht mehr hören musste oder die Stränge aus blutigen Sehnen nicht mehr sehen musste oder in die leeren Höhlen starrte, in denen vorher flehende Augen gesteckt hatten. Kein Wunder, dass ich einen solchen Ekel empfunden hatte, als Ellie mir von den brutalen Morden erzählt hatte, die angeblich von Henry Lake Spanning verübt worden waren. Kein Wunder, dass ich mir sämtliche Details ausmalen konnte, wo sie mir nur eine grobe Darstellung des Tatorts gegeben hatte. Kein Wunder, dass ich mich so heftig dagegen gewehrt hatte, ins Holmen zu kommen. Ein Augenblick menschlicher Schwäche. Das sagte ich mir in dem Teil meines Bewusstseins, der sich an den Ort der Dunkelheit wagte. Dass ich das, was ich getan habe, in Augenblicken menschlicher Schwäche getan habe. Also gut, Mr. Paris, wir werden Ihre bisherigen Angaben noch einmal überprüfen. Es wäre hilfreich, wenn Sie uns möglichst detailliert... Die genauen Daten sind kein Problem, Sir. Ich verfüge über ein gutes zeitliches Gedächtnis, aber ich kann mich nicht erinnern, nicht wirklich. Ah ja. Ich meine, ich kenne natürlich nicht alle Namen. Ja. Da wäre zum Beispiel dieser Mann in Montgomery vergangenen Herbst. Nein. Nein. Sie sagten heute Morgen, Sie hätten ihn zufällig am Bankautomaten getroffen, mittags, die Straße leer, die Gelegenheit war günstig. Oh Gott, nein. Hören Sie auf. Wir hatten uns darüber verständigt, dass es in Ihrer Lage nur nützlich sein könnte, zu kooperieren, Mr. Paris. Aber ich... Ich weiß nicht, wie er heißt. Hieß. Es war, wie gesagt, eine zufällige Begegnung, ja? Mittags, so gegen 13 Uhr, in einem Außenbezirk. Er stand an einem Geldautomaten der Federal Union und ich kam gerade vorbei. Ich weiß nicht, was ich dort wollte. Und niemand war in der Nähe? Niemand? Nein. Nein, wir waren alleine, eine günstige Gelegenheit. Ja. Ich sprach ihn an. Er drehte sich zu mir herum und ich... Nein. Nein. Sie haben ihn dann aufgeschlitzt, Paris. Nicht wahr? Mein Gott, das war nicht ich. Ich... Hören Sie auf! Sie haben ihn nicht nur tranchiert wie ein Brathuhn, sondern danach taten Sie etwas, das so bestialisch und unmenschlich ist. Ich trank einen Schluck. Wo ist die Leiche? Auf einem Abbruchgelände nahe des Alabama River. Hinter der German Street 57. Im ersten Moment konnte ich es nicht glauben. Nicht ich. Nicht der gute alte Rudy. Dann raste ich vor Wut. Erfüllt von wildem Abscheu vor dem Wesen, das in einer Seite meines gespaltenen Gehirns lebte. Aber irgendwann war ich müde. Erschöpft. Und ich akzeptierte, was ich nicht leugnen konnte. Nie wieder jedenfalls würde mich der süße Orchideengeruch des gelben Frauenschuhs umhüllen. Jetzt erkannte ich diesen Duft wieder. Es war der Geruch, der einem weit aufklaffenden menschlichen Körper entströmte. Es war vorbei. Ich wehrte mich nicht länger. Brauchte mir keine Vorwürfe mehr zu machen, kein Selbsthass mehr und kein Ekel. Endlich war der andere Rudy Paris heimgekommen. Sie haben nicht in allen 70 Fällen ein Messer benutzt. Nein, manchmal auch einen klassischen Handdosenöffner, wie bei der kleinen katholischen Rosenkranzbeterin Gunilla, wie hieß sie doch gleich? Das Mädchen hieß Gunilla Escher. Ah ja, jedenfalls leierte sie die ganze Zeit Ave Marias und Vater Unser runter, während ich sie aufhebelte. Hören Sie auf! Hören Sie auf, Sie Schwein! Selbst als ich ihr die Gedärme ins Gesicht hielt, weil ich sie dazu bringen wollte, daran zu lecken. Es reicht! Sergeant, führen Sie ihn ab! Alles, worum ich bat, alles, worum ich flehte, war, dass Ellie und Henry Lake Spanning, die einander liebten und einander verdient hatten, dabei sein würden, wenn sie meinen müden, schwarzen Arsch auf den neuen elektrischen Stuhl im Holmen schnallten. Bitte kommt, lasst mich nicht allein sterben. Nicht einmal so ein Dreck wie mich. Lasst mich diesen Ort der Finsternis, zu dem man gelangen kann, von dem es aber keine Rückkehr mehr gibt, nicht betreten ohne das Gesicht eines Freundes. Sei es auch nur ein ehemaliger Freund. Ich weiß nicht, ob sie ihn oder er sie überredet hat. Aber eine Woche, bevor sie Rudy Paris auf dem Grill braten wollten, gab mir der Wärter zu verstehen, dass ich volle Ränge haben würde. Womit er meine alte Freundin Ellie meinte und ihren Geliebten, den ehemaligen Bewohner der Todeszelle, wo ich nun weilte, in scheußlicher Haft. Dinge, die ein Mann aus Liebe tut. Ja, dort lag der Schlüssel. Warum sollte ein sehr raffiniertes Bürschchen, das sie alle reingelegt hatte, von hinten bis vorn, warum sollte so ein raffiniertes Kerlchen mit einem dieser typischen faulen Angeklagten-Sprüche wie ich war's, kommen und sich damit sozusagen selbst auf den elektrischen Stuhl bringen? Ein einziges Mal. Ich bin nur ein einziges Mal mit ihr ins Bett gegangen. Dinge, die ein Mann aus Liebe tut. Als ich aus meiner Zelle in die Todeskammer geführt wurde, ging ich zwischen zwei Sicherheitsbeamten, von denen keiner Dienst gehabt hatte, als ich Henry Lake Spanning vor etwas mehr als einem Jahr in exakt dieser Besserungsanstalt besucht hatte. Sie brachten mich rein, schnallten mich an, stöpselten mich ein. Durch das Glas betrachtete ich die Zeugen. Ellie und Spanning saßen in der ersten Reihe, Mitte. Die besten Plätze der Veranstaltung. Seite an Seite, seine Hand verschränkt in ihrem Schoß. Wahre Liebe. Spanning und ich starrten uns an. Und ich machte einen Sprung in seine Landschaft. Wollte ich machen, aber es ging nicht. Seit ich 5 oder 6 war, hatte ich es getan, ohne dabei je auf ein Hindernis zu stoßen. Ganz allein auf der Welt, der einzige Mensch, der diesen Trick beherrschte. Und zum ersten Mal wurde ich aufgehalten. Eintritt absolut verflucht verboten. Ich versuchte mit aller Gewalt dagegen anzurennen und prallte gegen etwas Khakifarbenes. Es gab unmerklich nach, leicht federnd, und ich wurde zurückgeschleudert. Nicht heftig, nicht wie beim Trampolinspringen, sondern sanft wie der Flaum einer Pusteblume, der gegen eine Glastür trifft. Und in diesem Moment wurde mir klar, dass ich eigentlich überhaupt nicht wusste, wie ich einen Ausflug machte. Ich tat es einfach. Doch jetzt, angeschnallt auf diesem Stuhl, während man die letzten Vorbereitungen dafür traf, mir die lederne Maske über das Gesicht zu ziehen, damit die Zeugen den Rauch, der aus den Augenhöhlen trat, und die funkenbrennende Härchen in der Nase nicht sehen mussten, jetzt, wo ich dringend in die Gedanken und die Landschaft Henry Lake Spannings hineingelangen musste, jetzt hatte ich Angst. Und plötzlich war er da, in meinem Kopf. Er war in meine Landschaft eingedrungen. Du hattest ein nettes Roastbeef-Sandwich, wie ich sehe. Tja, Rudy, ich bin der jemand, von dem du immer angenommen hast, dass er möglicherweise irgendwo existieren würde. All die Jahre. Und nie haben wir jemand anderen getroffen. Seltsam, oder? Warum hast du mir das nicht vorher erzählt? Oh, Rudy, Rudy, Rudy, Rudy, du armes, unbedarftes Negerkind, weil ich dich hier reinziehen musste, Junge. Ich musste eine Bärenfalle aufstellen, um sie an deinem dürren Bein zuschnappen zu lassen, um dich hierher zu kriegen. Pass auf, ich klär mal kurz die Atmosphäre hier drin. Und er wischte alles fort, mit dem er mich vor einem Jahr manipuliert hatte. Als er so mühelos seine eigenen Gedanken verborgen hatte. Als er mich nicht nur davon überzeugt hatte, dass er unschuldig war, sondern dass der wahre Täter jemand war, der die hinterhältigen Morde aus seinem Bewusstsein verdrängt hatte. In 1 oder 2 Sekunden vernichtete er alle falschen Erinnerungen, Vermutungen und die logische Verknüpfung aller Ereignisse, die er selbst arrangiert hatte, um mich in einem Augenblick schrecklicher Erkenntnis glauben zu lassen, ich selbst sei der wahnsinnige Psychopath, der auf seinem Weg Berge zerfetzten Fleisches zurückließ. Ich, der gute alte Rudy Paris, der nie jemanden getötet hatte. Ich war der Schwachkopf gewesen, auf den er gewartet hatte. Na also, Junge, merkst du, was läuft? Du bist unschuldig. Unschuldig wie der junge Morgen, Nigger. Und was für eine Gottesgabe du warst. Niemals habe ich auch nur vermutet, dass es noch einen wie mich gäbe, bis Ellie zu mir kam, um mich zu befragen. Und in ihrem Kopf sah ich dich, groß und schwarz, wie eine große weiße Hoffnung. Ist sie nicht wunderbar, Paris? Ist sie nicht genau das Richtige, um das Messer an ihr zu wetzen? Ich wollte sie vom ersten Moment an. Du siehst bekümmert aus, Rudy. Weil du nach deinem ganzen langen, elenden, nutzlosen Leben an meiner Stelle sterben wirst? Tröste dich. Du hattest keine Chance. Du bist stärker als ich. Stärker? Glaubst du, das sei alles? Stärker? Du hast es immer noch nicht begriffen, was? Nicht einmal jetzt begreifst du in diesem Augenblick, wo ich alles geklärt habe. Du hast auf mich gewartet. Na, du glaubst doch nicht, dass ich jemanden wie dich an meiner Stelle frei rumlaufen lasse, oder? Du kannst aus deinen Gedanken aussteigen. Sogar den eigenen Körper verlassen. Ach, Rudy. Du bist einfach nur eingedrungen und umherspaziert. Du hast nie begriffen, dass es viel mehr als Gedankenlesen ist. Du kannst dein Domizil wechseln, Junge. Aber man muss auch einen Ort haben, an dem der andere bleiben kann. Was soll ich dir über den Wechsel von Wohnsitzen erzählen? Meine allererste Anschrift würdest du nicht mehr kennen. Aber ich kann dir ein paar von den bekannteren Adressen mitteilen. Vlad Tepes, der Pfähler, Rumänien, 1462. Elisabeth Báthory, Ungarn, 1611. Jack the Ripper, London, 1888. Henri Désiré Landru, Frankreich, 1915. Charles Manson, Los Angeles, 1969. Und wie ich es immer wieder tue, immer wieder und immer wieder und wieder, Rudy, mein kleiner Nigger. Ich niste, wo es mir gefällt. Aber nicht in Rudy Paris. Oh nein. Meinst du nicht auch, das sei reine Zeitverschwendung, Junge? Zeit in deinem sozial untragbaren Körper zu verbringen, wo doch Henry Lake Spanning so verteufelt attraktiv daherkommt? Das verstehst du, oder? Jetzt, wo die Maske festgeschnallt ist und die Elektroden an deinem Kopf und deinem linken Bein liegen, jetzt, wo der Direktor die Hand am Hebel hat. Rudy, du solltest dich darauf gefasst machen, ziemlich herumzusabbern. Und er machte kehrt, um wieder aus mir herauszuspazieren, wollte in seinen eigenen Kopf zurückspringen. Aber ich riegelte die Landschaft ab, nahm ihn fest in den Griff. So einfach war das. Fuck you, Jack the Ripper, und noch einmal fuck you, Blaubart, und immer wieder fuck you, Manson, und fuck you, Würger von Boston, und jedes andere beschissene Stück kranker Scheiße, das du über die Jahre gewesen bist. Was für ein Egoismus dich beherrscht, dich blindlings glauben lässt, du seist der Einzige. Wieso denkst du, ich wüsste nicht, was du alles kannst? Du bist so selbstverliebt, Spankyhead, dass du nie auch nur damit rechnest, einer könnte schneller ziehen als du. Du bist von Adresse zu Adresse weitergezogen und dabei sehr alt geworden und kein bisschen schlauer. Du hättest Moses sein können oder George Washington Carver oder Mark Twain oder Joe Louis. Du hättest das Radium entdecken oder ein Baby aus einem brennenden Haus retten können. Aber dazu gab es keinen Grund für dich, nicht wahr, Spanky? Es gehörte ja alles dir, dieser ganze kranke Superkiller-Scheiß. Ein bisschen hier und da rumspazieren und irgendjemandem die Hand oder das Gesicht wegreißen, das sieht dir ähnlich. Du alter, müder, langweiliger, einfallsloser Haufen Scheiße. Ja, du hast mich ganz schön reingelegt, als ich hierher kam, um deine Landschaft zu betrachten. Auch Ellie hast du ordentlich eingewickelt. Aber ich hatte ein Jahr Zeit zu sitzen und nachzudenken und zu lernen, zu begreifen. Im Unterschied zu dir, du Klugscheißer. Es gibt ein altes japanisches Sprichwort, Henry. Begehe nicht denselben Fehler wie der Handwerker, der sich einer Erfahrung von 20 Jahren in seiner Kunst rühmt und diese Erfahrung doch nur einmal hatte. 20 Mal. Das war der Moment, als der Direktor den Hebel umlegte und ich mich davon machte. Einen Moment lang musste ich mich neu orientieren. Es war das erste Mal, dass ich mehr als nur spazieren ging. Das hier war Umziehen. Doch dann stieß Ellie neben mir einen Seufzer für ihren alten Freund Rudy Paris aus, der soeben wie ein Hummer aus Maine briet, während unter dem schwarzen Tuch, das sein, mein Gesicht bedeckte, Rauch hervortrat. Und ich legte meinen Arm um Ellie und zog sie ganz fest an mich, Ich war bereit. Ich wollte, dass Henry Lake Spanning Allison Rochie mehr liebte, als irgendjemand jemals in der Geschichte der Welt jemand anderen geliebt hat. Ich war bereit, nicht mehr in allem, was ich tat, zu scheitern. Und als Weißer mit riesengroßen blauen Augen würde mir das noch viel leichter fallen. Ich bin immer einer von diesen erbärmlichen Leuten gewesen, die sich selbst im Weg stehen. Und diese Erkenntnis bedeutete, dass ich endlich aufhören konnte, Mitleid für diesen armen Nigger Rudy Payres zu empfinden. Außer vielleicht in einem Augenblick menschlicher Schwäche. Mephisto in Onyx von Harlan Ellison. Übersetzung Thomas Teppe. Es sprachen Rudy Vanja Müs, Allison Tatjana Klasing, Henry Martin Reimke, Staatsanwalt und Lieutenant Christian Berkel, Wärter Bert Stevens, Sekretärin Oda Pretschner. Technische Realisation Henning Schmitz und Elke Tratnik. Musik Henning Schmitz. Regieassistenz Ute Welteroth. Bearbeitung und Regie Annette Berger. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus.